Erster im ersten Monat kam die ganze Gemeinschaft der Israeliten in die Wüste Zin und ließ sich in Kades nieder. Dort starb Mirjam und wurde begraben. Zweiter, die Gemeinschaft hatte jedoch kein Wasser, deshalb versammelten sie sich gegen Mose und Aaron. Dritter, das Volk stritt mit Mose und rief: Wären wir doch auch gestorben, als unsere Brüder vor Jahwe starben. Vierter, warum habt ihr die Gemeinschaft Jahwes in diese Wüste gebracht, damit wir hier mit unserem Vieh sterben müssen? Fünfter, und warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, um uns an diesen schlechten Ort zu bringen, wo man nichts anbauen kann und es keine Früchte und kein Trinkwasser gibt? Sechster, Mose und Aaron gingen vom Volk weg zur Tür des Offenbarungszeltes und fielen auf ihr Gesicht, dann erschien ihnen die Herrlichkeit Jahwes. Siebter, Jahwe sprach zu Mose: Nimm den Stab, versammle die Gemeinschaft, du und dein Bruder Aaron, und sprecht vor ihren Augen zum Felsen, dann wird er Wasser geben. Achter, lasst Wasser aus dem Felsen für sie kommen und gebt der Gemeinschaft und ihrem Vieh zu trinken. Neunter, Mose nahm den Stab aus dem Heiligtum, wie Jahwe es ihm befohlen hatte. Zehnter, danach versammelten Mose und Aaron das Volk vor dem Felsen. Mose sagte zu ihnen: Hört, ihr Aufsässigen! Sollen wir euch Wasser aus diesem Felsen holen? Elfter, dann hob Mose seine Hand und schlug zweimal mit seinem Stab auf den Felsen. Viel Wasser kam heraus, so dass die Gemeinschaft und ihr Vieh trinken konnten. Zwölfter, Jahwe aber sprach zu Mose und Aaron: Weil ihr mir nicht vertraut und mir nicht die Ehre gegeben habt als dem Heiligen vor den Augen der Israeliten, werdet ihr dieses Volk nicht in das Land führen, das ich ihnen versprochen habe. Dreizehnter, das war das Wasser des Streits, wo die Israeliten mit Jahwe stritten und er sich unter ihnen zeigte. Vierzehnter, von Kades aus sandte Mose Boten zum König von Edom und ließ ihm sagen: Dein Bruder Israel sagt, du kennst alle Schwierigkeiten, die uns widerfahren sind. Fünfzehnter, unsere Vorfahren zogen nach Ägypten, und wir lebten dort lange Zeit. Die Ägypter haben uns und unsere Väter sehr schlecht behandelt. Sechzehnter, wir riefen Jahwe um Hilfe an, und er hörte unser Gebet und sandte einen Engel, der uns aus Ägypten führte. Jetzt sind wir hier in Kades, einer Stadt an der Grenze deines Landes. Siebzehnter, bitte, lass uns durch dein Land ziehen. Wir werden nicht durch Felder oder Weinberge gehen und kein Wasser aus den Brunnen trinken. Wir bleiben auf der Hauptstraße und biegen nicht nach rechts oder links ab, bis wir dein Gebiet durchquert haben. Achtzehnter, Edom antwortete ihm aber: Du darfst nicht durch mein Land ziehen, sonst werde ich dich mit dem Schwert bekämpfen. Neunzehnter, die Israeliten sagten zu ihm: Wir wollen nur auf der Hauptstraße gehen. Wenn wir und unsere Herden von deinem Wasser trinken, werden wir dafür bezahlen. Wir wollen nur durchziehen. Zwanzigster, er antwortete aber: Du darfst nicht durchziehen. Und Edom zog mit vielen Soldaten und Waffen gegen sie aus. Einundzwanzigster, weil Edom Israel nicht erlaubte, durch sein Gebiet zu ziehen, wich Israel aus und nahm einen anderen Weg. Zweiundzwanzigster, danach brachen sie von Kades auf und die ganze Gemeinschaft der Israeliten kam zum Berg Hor. 23. Jahwe sprach zu Mose und Aaron am Berg Hor, an der Grenze des Landes Edom. 24. Aaron wird nun zu seinen Vorfahren gehen, denn er darf das Land nicht betreten, das ich den Israeliten gegeben habe. Das ist, weil ihr am Wasser des Streits meinem Befehl nicht gehorcht habt. 25. Nimm Aaron und seinen Sohn Eliasar und führe sie auf den Berg Hor hinauf. 26. Zieh Aaron seine Kleider aus und zieh sie seinem Sohn Eliasar an. Aaron wird dann zu seinen Vorfahren gehen und dort sterben. 27. Mose tat, was Jahwe ihm befohlen hatte, und sie stiegen vor den Augen der ganzen Gemeinschaft auf den Berg Hor. 28. Mose zog Aaron seine Kleider aus und zog sie seinem Sohn Eliasar an. Aaron starb dort auf dem Gipfel des Berges, danach stiegen Mose und Eliasar vom Berg herab. 29. Als die ganze Gemeinschaft sah, dass Aaron gestorben war, trauerte ganz Israel 30 Tage lang um Aaron.